Ja, wenn der Senator erzählt, das ist der, dem das ganze Wackelsteiner Ländchen gehört und alles, was darauf steht. Wie der angefangen hat, Sohn eines Tischlers, der war mit 40 schon invalide, alle Finger der rechten Hand unter der Kreissäge. Schon mit 5 Jahren ist der Senator jeden Tag vom Wackelrode nach Hohenthal-Holzheim gelaufen, 12 Kilometer hin und 12 Kilometer zurück. Und warum? Weil in Wackelrode 1 Liter Milch 2,5 Pfennig gekostet hat, in Hohenthal-Holzheim aber nur 2 Pfennig. Und diesen halben Pfennig, den durfte der Bub behalten. Und das hat er auch getan, 10 Jahre lang, von Wackelrode nach Hohenthal-Holzheim, von Hohenthal-Holzheim nach Wackelrode. Und nach 10 Jahren, da hat sich der Senator gesagt, so, hat das ganze Geld genommen, ist hergegangen und hat das erste Hüttenwerk auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt. Ja, wenn der Senator erzählt. Dann 1418, der Krieg. Und hinterher, da hat sich der Senator gesagt, so, der Krieg ist verloren. Was ist dabei rausgekommen? Gar nichts. Und dann hat er sein Geld genommen und hat Grundstücke gekauft. Hier eins und da eins. Und dann kam die Arbeitslosenzeit. Und dann Adolf. Tja, und 34, der gehört ihm praktisch schon das ganze Wackelsteiner Ländchen. Und dann ist der Senator hergegangen und hat noch ein Hüttenwerk auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt. Das waren dann schon 2. Das alte Wackelsteiner Hüttenwerk und das neue Wackelsteiner Hüttenwerk. Und mitten im Krieg, in schwerer Zeit, da ist der Senator hergegangen und hat noch ein Hüttenwerk auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt. Ja, wenn der Senator erzählt. Dann 45, ausgebombt, demontiert. Da hat sich der Senator gesagt, so, der Krieg ist verloren. Was ist dabei rausgekommen? Gar nichts. Und er war froh, dass er wenigstens noch das Wackelsteiner Ländchen hatte und seine treuen Bauern. Hier einen Schinken, dort ein Liter Milch. Und so konnte man ganz allmählich wieder anfangen. Aber dann 48, Währungsreform. Da stand der Senator wie jeder von uns da, mit 40 Mark auf der Hand. Und was hat er damit gemacht? Etwa ein 1/4 Hüttenwerk auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt? Nein, die hat auf den Kopf gehauen in einer Nacht. Und als er dann morgens auf der Straße stand, neblig war es und kalt, da musste der Senator plötzlich so richtig lachen. Er hatte eine gute Idee. Wie wäre es, sagte sich der Senator, wenn man aus dem Wackelsteiner Ländchen ein Ferienparadies machen würde? Gesagt, getan. Verkehrsminister angerufen, alter Kumpel aus schwerer Zeit. Tja, und dann ist aus dem Wackelsteiner Ländchen das Wackelsteiner Ländchen geworden, wie es heute ein jeder kennt. Und dann ist der Senator hergegangen und hat noch ein Hüttenwerk auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt. Ja, wenn der Senator erzählt. Aber dann wird er traurig, der Senator. Und wissen Sie was, sagt er dann? Die waren damals doch glücklicher, die Leute. Wie ich angefangen habe, Sohn eines Tischlers, der war mit 40 schon invalide, alle Finger der rechten Hand unter der Kreissäge. Schon mit 5 Jahren bin ich jeden Tag von Wackelrode nach Hohenthal-Holzheim gelaufen, 12 Kilometer hin und 12 Kilometer zurück. Und warum? Ja, wenn der Senator erzählt.